Matthäus Kapitel 7. Und es kamen zu ihm die Pharisäer und etliche von den Schriftgelehrten, die von Jerusalem kommen waren. Und da sie sahen etliche seiner Jünger mit gemeinen, das ist mit ungewaschenen Händen das Brot essen, versprachen sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, sie waschen denn die Hände manchmal, halten also die Aufsätze der Ältesten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, sie waschen sich denn. Und des Dings ist viel, das sie zu halten haben angenommen, von Trinkgefäßen und Krügen und ehernen Gefäßen und Tischen zu waschen. Da fragten ihn nun die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach den Aufsätzen der Ältesten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wohl fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissaget, wie geschrieben steht, dies Volk ehret mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich aber ist's, dass sie mir dienen, dieweil sie lehren solche Lehre, die nichts ist denn Menschengebot. Ihr verlasset Gottes Gebot und haltet der Menschen Aufsätze, von Krügen und Trinkgefäßen zu waschen, und desgleichen tut ihr viel. Und er sprach zu ihnen, wohl fein habt ihr Gottes Gebot aufgehoben, auf dass ihr eure Aufsätze haltet. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehret, wenn einer spricht zum Vater oder Mutter, Korban, das ist, wenn ich's opfere, so ist's dir viel Nütze, der tut wohl. Und so lasst ihr hinfort ihn nichts tun, seinem Vater oder seiner Mutter. Und hebet auf Gottes Wort durch eure Aufsätze, die ihr aufgesetzt habt, und desgleichen tut ihr viel. Und er rief zu sich das ganze Volk und sprach zu ihnen, höret mir alle zu und vernehmet's. Es ist nichts außer dem Menschen, was ihn könnte gemein machen, so es in ihn gehet, sondern was von ihm ausgehet, das ist's, was den Menschen gemein macht. Hat jemand Ohren zu hören, der höre. Und da er von dem Volk ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger um dieses Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid ihr denn auch so unverständig? Vernehmet ihr noch nicht, dass alles, was außen ist und in den Menschen gehet, das kann ihn nicht gemein machen? Denn es gehet nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und gehet durch den natürlichen Gang, der alle Speise ausfeget. Und er sprach, was aus dem Menschen gehet, das macht den Menschen gemein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, gehet heraus böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Dieberei, Geiz, Schalkheit, List, Unzucht, Schalksauge, Gotteslästerung, Hoffart, Unvernunft. Alle diese bösen Stücke gehen von innen heraus und machen den Menschen gemein. Und er stund auf und ging von dannen in die Grenze von Tyrus und Sidon und ging in ein Haus und wollte es niemand wissen lassen und konnte doch nicht verborgen sein. Denn ein Weib hatte von ihm gehört, deren Töchterlein einen unsauberen Geist hatte, und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen. Und es war ein griechisch Weib aus Syrophönizien, und sie bat ihn, dass er den Teufel von ihrer Tochter austriebe. Jesus aber sprach zu ihr, »Lass zuvor die Kinder satt werden. Es ist nicht fein, dass man der Kinder Brot nehme und werfe es vor die Hunde.« Sie antwortete aber und sprach zu ihm, »Ja, Herr, aber doch essen die Hündlein unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder.« Und er sprach zu ihr, »Um des Worts willen, so gehe hin. Der Teufel ist von deiner Tochter ausgefahren.« Und sie ging hin in ihr Haus und fand, dass der Teufel war ausgefahren und die Tochter auf dem Bette liegend. Und da er wieder ausging von den Grenzen Tyrus und Sidon, kam er an das Galiläische Meer, mitten unter die Grenze der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen Tauben, der stumm war, und sie baten ihn, dass er die Hand auf ihn legte. Und er nahm ihn von dem Volk besonders und legte ihm die Finger in die Ohren und spitzete und rührete seine Zunge. Und sah auf gen Himmel, seufzte und sprach zu ihm, Ephata, das ist, tu dich auf. Und alsbald taten sich seine Ohren auf, und das Band seiner Zunge ward los und redete recht. Und er verbot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Je mehr er aber verbot, je mehr sie es ausbreiteten, und verwunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend.